Infolge des Umsturzes haben sich auch die tschechischen Freimaurer selbstständig gemacht. Hier sei zunächst eingeschaltet, dass während des Weltkrieges der Sitz des tschechischen Aktionskomitees im Ausland beim Großorient von Frankreich war. Dort wurden die leitenden Grundsätze für die hochverräterische tschechische Politik im Einvernehmen mit Prag aufgestellt, welche die Tschechenführer im Inland im Sinne der Entente gewissenhaft durchführten. Den Vorsitz führte der jetzige Präsident der Tschechisch-Slowakischen Republik, Bruder T.H.G. Masaryk. Eine andere freimaurerische Organisation der Tschechen im Ausland war die John Hus League of Slave Freemasons, die von Nordamerika aus ihre Werbetätigkeit betrieb und die freimaurerischen Ententemächte bewog, die Unabhängigkeit Böhmens als eines ihrer Hauptkriegsziele zu verkünden. Ihrem Einfluss ist es auch zuzuschreiben, dass der allstaatliche Großlogentag, der am 3. Juli 1917 in Paris stattfand, die Unabhängigkeit Böhmens als eine der wesentlichen Friedensbedingungen hinstellte. Dass Bruder Dr. Karl Kramer Spruchradmaurer ist und dem Grand Orient de France angehört, wurde bereits früher erwähnt. Nach dem Umsturz traten dann sämtliche Tschechen aus der Loge Hiram in Prag aus und gründeten eine rein tschechische Loge Jan Amos Komensky, Comenius, die sich sofort dem französischen Großorient unterstellte. Eine selbstständige tschechische Großloge ist in Bildung begriffen. Für sie ist Bruder Jaroslav Kvapil, Dramaturg am Tschechischen Nationaltheater in Prag, als Großmeister in Aussicht genommen. Aus dem amtlichen Blatte der Großloge von Wien, der Wiener Freimaurerzeitung, erfahren wir auch, dass der Ansturm gegen die Todesstrafe in Österreich von Freimaurern ausgegangen ist. Nun, ist das nicht der beste Beweis für ihre Menschenfreundlichkeit? Vielleicht. Wer aber sachlich urteilt, weiß, dass gerade die Todesstrafe das wirksamste Abschreckungsmittel für den angehenden Mörder ist. Wer sie abschaffen will, dient also nicht der Menschlichkeit, sondern den Mördern. Der wahre Grund scheint demnach ein anderer zu sein. Vielleicht hängt er mit dem Satze zusammen, in der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Mordbuben sind meistens Feiglinge und lassen sich in der Regel nur dann anwerben, wenn es ihnen nicht selbst an den Kragen gehen kann. Hier sei ein persönliches Erlebnis eingeschaltet. Es war am 5. Oktober 1911, wir Abgeordneten waren im Parlamente versammelt. Der Führer der Sozialdemokraten, Bruder Dr. Viktor Adler, hielt eine unerhört aufpeitschende Rede gegen den damaligen Justizminister Dr. von Hochenburger. Plötzlich, die Rede hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht, fielen vor der Galerie 5 scharfe Schüsse. Gegen wen? Gegen den Justizminister. Der Täter? Ein Serbe aus Süddalmatien. Er hatte die umständliche, tagelange Reise ausgerechnet zu diesem Zwecke unternommen. Beweggrund? Er wusste keinen anzugeben. Wer ihn zum Morde gedungen habe? Er war nicht herauszubringen. Da alle Schüsse fehlgegangen waren, kam er mit einer längeren Freiheitsstrafe davon, die Anstifter aber blieben straflos. Bezeichnend ist auch, dass der Sohn des genannten Sozialistenführers Dr. Viktor Adler zum politischen Mörder wurde. Friedrich Adler war es, der bekanntlich am 22. Oktober 1916 den damaligen österreichischen Ministerpräsidenten Grafen Stürck meuchlings niederschoss. Noch bezeichnender für unsere Verhältnisse ist jedoch, dass derselbe Friedrich Adler, dem der letzte Kaiser lange vor verbüßter Strafe die Freiheit geschenkt hat, heute bereits eine tonangebende Rolle spielen kann. Er ist nämlich der Führer des kommunistischen linken Flügels der Sozialdemokraten, sitzt in der Nationalversammlung und strebt nach Höherem. Ist nun vielleicht auch Friedrich Adler Freimaurer? Die Tat, der politische Meuchelmord, sprach entschieden dafür. Noch mehr die seltsame Begründung seitens des Täters. Friedrich Adler sagte bei seiner gerichtlichen Einvernahme wörtlich: Berechtigt zur Gewalt ist nach meiner Meinung, wenn das Gesetz zertreten ist, ein jeder Staatsbürger, jeder ist berechtigt, sich sein Recht selbst zu verschaffen aufgrund des Notstandes, den die Regierung verschuldet hat. Jeder Staatsbürger hat nicht nur das Recht zur Gewalt, sondern meiner Überzeugung nach auch die Pflicht. Diese Auslassung entspricht durchaus den Lehren der schottischen Hochradmaurerei. Die bisher offengelassene Frage kann jetzt mit aller Bestimmtheit bejaht werden. Friedrich Adler ist Bruder Freimaurer und zwar gehört er einer schweizerischen Loge als Hochradmaurer an. Zweifelhaft bleibt nur eines, ob Bruder Friedrich Adler geneigt ist, dieses Recht zu töten auch jedem anderen Staatsbürger einzuräumen. Bruder Friedrich Adler mag tausende von überzeugten Anhängern haben, bestimmt hat er aber auch hunderttausende von Gegnern, die gerade seiner politischen Tätigkeit einen Großteil der Schuld an dem jetzigen Massenelend beimessen. Folgerichtig gedacht müsste ein jeder seiner Gegner das Recht haben, ihn einfach niederzuknallen. Wenn dies bisher nicht geschah, Welchem Umstand ist dies zuzuschreiben? Dem politischen Anstandsgefühl, der großen Rechtlichkeit und nicht zuletzt der christlichen Denkweise aller Nicht-Freimaurer, die sich an das Gebot halten, du sollst nicht töten. In dem Augenblicke jedoch, wo Adlers Anschauungen auch in den Kreisen seiner Gegner gebilligt würden, wäre es mit dieser einseitigen Schonung vorbei. Dann würde so mancher von jenen merkwürdigen Staatskünstlern, die heute das arme Volk zu Schanden regieren, Knall und Fall in den ewigen Orient hinüberbefördert.